haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Plan. Meine neue Klientin erwartete mich in einer Hotellobby. Sie saß in einem gelben Sessel, der vorzüglich zu ihrem dunkelblauen Anzug passte. Frau Engel lächelte geübt, als ich ihr die Hand reichte. Dann zeigte sie auf ihr Handy. Ich erblickte einen grimmig dreinschauenden Mann. Mein Ex-Mann, Jochen Engel. Er ist spurlos verschwunden. Normalerweise sind die Frauen froh, wenn der Ex verschwindet. Wir haben uns vor 3 Jahren getrennt, sind aber nach wie vor freundschaftlich verbunden. Haben Sie gemeinsame Kinder? Ja, einen erwachsenen Sohn. Sie wurden schon mit 12 schwanger. Ach, sparen Sie sich diese Sprüche, auch wenn Sie vielleicht dem Klischee entsprechen. Meinem oder Ihrem? Sind Sie an dem Job interessiert oder an mir? Muss das eine das andere ausschließen? Ich bin nur an Ihrer Mitarbeit interessiert, verstanden? Gut. Seit wann wird Ihr Ex vermisst? Seit einer Woche. Ha. Er geht nicht ans Handy und sein Auto ist ebenfalls verschwunden. Haben Sie die Polizei eingeschaltet? Ja, aber ich denke nicht, dass ein Vermisstenfall eine hohe Priorität genießt. Bei mir schon. Was ist mit Ihrem Sohn? Hat er Kontakt zu seinem Vater? Nicht sehr intensiv. Dazu sind sie zu verschieden. Was arbeitet Ihr Ex? Er hat eine kaufmännische Ausbildung und jahrelang bei der Post gearbeitet. Vor 10 Jahren macht er sich selbstständig. Zuerst als Kurier, dann mit einer Bar und zuletzt als Innenausstatter. Ganz schön abwechslungsreich. Und immer erfolglos. Wie sieht es mit Frauen aus? Er will sich nicht mehr festbinden. So hat er es mir gesagt. Das war eigentlich schon immer so. Er hatte ständig Frauengeschichten. Das war einer der Gründe, weshalb ich ihn verließ. Was ist mit seinen Eltern oder Geschwistern? Die Eltern leben in Deutschland und er hat keinen Kontakt mehr zu ihnen. Eine Schwester ist vor einigen Jahren bei einem Tauchunfall tödlich verunglückt. Besitzen Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Ich nicht, aber Patrick. Am besten rufen Sie ihn an und machen einen Termin. Sie übernehmen den Auftrag. Sie zog ihre Augenbrauen nach oben und zeigte Zähne, mit denen man Zahnärzte in den Ruin treiben konnte. Wir einigten uns auf einen Vorschuss. Am Abend traf ich mich mit Patrick Augustin in der Wohnung seines Vaters. Ich bin nicht oft hier gewesen. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich einen Schlüssel zu mir nehme. Ich habe nie richtig verstanden, weshalb. Ich meine, sehen Sie hier irgendwo Grünzeugs oder Katzen, die man in seiner Abwesenheit gießen müsste? Katzen sollte man auch nicht gießen, wenn sie anwesend sind. Wie meinen Sie das? Ihr Name ist Augustin, Ihr Vater und Ihre Mutter heißen Engel. Wie kommt das? Augustin ist mein Künstlername. Sie sind Künstler? Nein, ich schütze lediglich meine Identität. Sie haben sicherlich darüber gelesen. Täglich werden Identitäten gestohlen. Diese Leute verlieren alles, weil jemand anders an ihre Stelle tritt. Und davor schützen Sie sich mit einem Künstlernamen? Genau, ich benutze auch im Internet verschiedene Namen und wechsle 3-mal täglich sämtliche Passwörter. Ist das nicht ein wenig aufwendig? Man gewöhnt sich daran. Dafür lese ich keine Bücher. Das ist Zeitverschwendung. Ihr Vater ist der anderer Ansicht. Wegen der Bücherregale. Das ist sein Business. Ich glaube, ich habe ihn dazu inspiriert. Mit Ihrem Künstlernamen? Nein, weil ich keine Bücher lese. Allerdings ist es für den alltäglichen Smalltalk von Vorteil, wenn man sich ein wenig auskennt. Und es gibt Frauen, die es nicht gerne sehen, wenn in einer Wohnung kein einziges Buch rumsteht. Da hilft mein Vater aus. Er versorgt Leute, die nicht lesen, mit Büchern. Sie können bei ihm ein ganzes Bücherregal inklusive Bücher bestellen. Egal, ob mit Klassikern, Krimis oder Lyrik. Mein Vater liefert das perfekte Bücherregal. Und wer kauft so etwas? Leute, die keine Kultur haben, aber es nicht zugeben wollen. Ein gefülltes Bücherregal sagt viel über die Besitzer aus. Und was kostet ein Regal voller Bücher? Ja, je nach Größe zwischen 1000 und 5000 Franken. Ganz schön teuer. Mein Vater bezieht die Bücher aus Hausräumungen und aus dem Brockenhaus. Er sagt, dass ein schön gefülltes Bücherregal so viel Wert hat wie ein Designersofa. Ihre Mutter hält nicht viel von seinen Geschäftsideen. Das ist die erste richtig gute Idee, die er hat. Darf ich mich in der Wohnung umsehen? Nur zu. Sie können meinetwegen auch den Schlüssel behalten. Haben Sie eine Idee, wo sich Ihr Vater aufhalten könnte? Keine Ahnung. Wahrscheinlich bei einer Frau. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass er ganz von alleine wieder auftauchen wird. Aber meine Mutter hasst alles, was ungewiss ist. Er verabschiedete sich mit einem Handschlag auf meine Schulter. Ich ging in die Küche und schaute mir den Kühlschrank an. Neben ranziger Butter und mit Schimmel bedecktem Käse entdeckte ich zwei Flaschen Bier und eine Flasche Mineralwasser. Als ich den Kühlschrank schloss, hörte ich Geräusche. Jemand befand sich in der Wohnung. Ich ging leise aus der Küche und sah eine junge Frau, die in einem Buch blätterte. Haben Sie mich erschreckt? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Das sind gute Fragen. Sie könnten von mir sein. Ich wollte mir nur ein Buch ausleihen. Das hier ist keine öffentliche Bibliothek. Herr Engel hat es mir erlaubt. Ach, Sie kommen regelmäßig vorbei und leihen sich Bücher aus. Ich lese oft hier. Es ist schön ruhig in der Wohnung und ich kann aus über 2000 Büchern auswählen. Wann haben Sie Herrn Engel zuletzt gesehen? Warum fragen Sie und wer sind Sie? Mein Name ist Meloni und ich bin Privatdetektiv. Aus Krimis mache ich mir nichts. Ich lese gerne historische Romane. Und ich suche Herrn Engel. Hier? In seiner Wohnung? Er ist spurlos verschwunden. Tatsächlich? Wahrscheinlich ist er auf Schatzsuche. Nach was für einem Schatz sucht er? Er hat in einem Buch einen Plan gefunden. Einen Lageplan? Ja, genau. Er sah ziemlich alt aus. Er müsste hier irgendwo in der Wohnung sein. In welcher Gegend soll der Schatz vergraben sein? In einem Wald, außerhalb Grünwils. Geht es ein wenig genauer? Da müssen Sie Herrn Engel fragen. Ich suche mir jetzt ein Buch aus und dann möchte ich in aller Ruhe lesen. Ihnen ist es egal, was mit ihm geschehen ist. Er wird schon wieder auftauchen. In den Büchern, die ich lese, kommt das ständig vor. Ein Mann haut ab und taucht Jahre später wieder auf und trifft auf seine große Liebe, die mittlerweile seinen Bruder geheiratet hat. Genau so etwas möchte ich jetzt lesen. Sie zeigte zuerst auf ein Bücherregal und danach in Richtung Wohnungstüre. Ich fuhr zurück in mein Büro. Meine Klientin wirkte gestresst, als ich sie anrief. Eine Stunde später saß ich ihr in einer S-Bahn gegenüber. Was ist mit diesem Plan? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber wenn er tatsächlich annahm, dass es sich um einen Schatz handelt, dann dürfte er im Wald bei Grünwil danach gesucht haben. Er könnte verunfallt sein. Soll ich die Polizei informieren? Tun Sie das. Die sollen sich ein wenig umsehen. Und was ist mit Ihnen? Wollen Sie mir einen Teil des Vorschusses zurückgeben? Ich werde weiter ermitteln. Aha. Und wo? Cherchez la femme, wie der Franzose sagt. Sie glauben, dass er mit einer Frau durchgebrannt ist? Vielleicht gönnt er sich auch nur 2 Wochen Ferien. Er ist nicht der Typ, der einfach so abhaut. Und ich bin sicher, dass er zumindest Patrick eine Nachricht geschickt hätte. Ich stieg an der nächsten Station aus und wartete auf den Zug in die andere Richtung. Auf dem Bahnsteig tuschelten 3 Mädchen und hielten sich gegenseitig die Handys vor die Nase, was mit einem lauten Kreischen endete. Ich fuhr zurück in mein Büro und schaute mir auf einem Plan das Waldgebiet nördlich von Grünwil an. Noch in der Nacht erhielt ich einen Anruf von Patrick Augustin, dem offenbar etwas Wichtiges eingefallen war. Weil er befürchtete, dass sämtliche Geheimdienste der Welt unser Gespräch mitverfolgten, lotste er mich in eine lärmige Bar in der Innenstadt. Ich mache das immer so. Wichtige Dinge nur noch von Angesicht zu Angesicht und möglichst viel Lärm drumherum. Weshalb sollten sich die Geheimdienste für das interessieren, was wir hier besprechen? Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich wechsle deshalb auch ständig die Bar. Ist das nicht ein wenig aufwendig? Meine Identität ist mir wichtiger. Ich bin durstig. Spendieren Sie mir einen zweiten Whisky. Zuerst reden wir über meinen Vater. Meinetwegen, was ist Ihnen eingefallen? In seiner Wohnung roch es seltsam. Tatsächlich. Ich erinnere mich an keine üblen Gerüche. Eben. Normalerweise stinkt es in seiner Wohnung? Mein Vater hasst den Geruch von Putzmitteln. Er kriegt davon Kopfschmerzen. aber in der Wohnung roch es nach Putzmitteln. Jetzt, wo Sie es sagen, erinnert sich meine Nase ebenfalls daran. Und das ist seltsam, sehr seltsam. Hat Ihr Vater eine Putzfee engagiert? Ah, das würde er nie tun. Die kommen doch immer gleich mit der ganzen chemischen Keule oder dem Zeug, das nach Zitrone oder Essig riecht. Mein Vater kann das nicht ausstehen. Vielleicht hat die junge Frau geputzt, die regelmäßig in seiner Wohnung ein Buch liest. Eine junge Frau? Ja. In der Wohnung meines Vaters? Sowas soll vorkommen. Wir älteren Herren haben auch unsere Vorzüge. Wer ist die Frau? Ihren Namen wollte sie mir nicht nennen. Aber sie sagte mir, dass ihr Vater in einem Buch einen Plan gefunden hat. In einem Wald in Grünwil soll ein Schatz versteckt sein. Das ist noch absurder. Wer ist diese Frau? Sie hat sie angelogen. Wir sollten uns gemeinsam in der Wohnung ihres Vaters umsehen. Meinetwegen. Dann können wir auch gleich durchlüften. Das wäre in seinem Sinne. Er wollte aufbrechen, doch ich wies ihn darauf hin, dass er mir noch einen Whisky schuldete. Er selber bestellte sich ein Bier, das er in einem Zug leerte. Danach fuhr er mich zur Wohnung seines Vaters. Riechen Sie es? Eindeutig Putzmittel. Es riecht viel strenger als am Nachmittag. Warum sollte jemand die Wohnung in Abwesenheit meines Vaters putzen? Mir fallen spontan zwei Gründe ein, um die Wohnung zu reinigen oder um Spuren zu verwischen. Was für Spuren? Zum Beispiel Spuren eines Kampfes. Sie glauben doch nicht, dass mein Vater in seiner Wohnung getötet wurde. Vielleicht ist er es, der die Wohnung putzt. Weil er jemanden getötet hat? Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Aber war der zweite Whisky vielleicht einer zu viel? Der zweite gehörte noch zur Vorspeise. Hören Sie das? Da ist jemand vor der Wohnungstür. Da nichts wie hinter das Sofa. Ich soll mit Ihnen hinter das Sofa? Was macht denn das für einen Eindruck? Keinen guten, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also gut, hören Sie das? Die Person hat einen Schlüssel. Wir eilten hinter das Sofa. Ich freute mich darauf, der jungen Frau, die sich für historische Romane interessierte, wieder zu begegnen. Doch als ich aufstand, sah ich einen städtischen Beamten, der offenbar schlafwandelte. Üble Sache, Maloney. Hat man Sie aus Ihrem Büro geschmissen und leben Sie seit neuestem in einer Wohngemeinschaft? Wer ist das? Angeblich ein Polizist. Wer sind Sie, junger Mann? Patrick Augustin. Ich bin der Sohn von Jochen Engel, dem die Wohnung gehört. Ihr Vater heißt Engel. Und Sie heißen Erzengel. Augustin. Das ist ein Künstlername. Genau. Aber das geht die Polizei nichts an. Und ob uns das etwas angeht? Der Schlüssel zu dieser Wohnung sowie eine Brieftasche mit Ausweisen wurde in einem Wald in Grünwil gefunden. Zudem liegt eine Vermisstenmeldung vor. Und offenbar kümmert sich auch Philipp Maloney um den Fall. Das bedeutet sowieso nichts Gutes. Sind Sie seit neuestem nachtaktiv? Oder liegt das nur an Ihrem Alter? An der Brieftasche wurde Blut sichergestellt. Wir müssen davon ausgehen, dass Herrn Engel etwas zugestoßen ist. Mein Vater ist tot? Das kann ich erst bestätigen, wenn wir die Leiche gefunden haben. Jetzt aber zu Ihnen. Weshalb befinden Sie sich mitten in der Nacht in der Wohnung Ihres Vaters? Ich habe Philip Maloney zwei Whisky spendiert und danach fuhren wir hierher, um uns umzuschauen. Zwei Whiskys? Das ist mindestens einer zu viel. Das habe ich auch bemerkt. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich bin für mindestens drei bis vier geeicht. Egal, Maloney. Diese Wohnung ist ab sofort Beweismaterial. Wir werden Spuren sichern und uns alles genau ansehen. Wir können jetzt gehen, Herr Künstlername. Wie auch, Maloney. Nummer drei und vier warten auf Sie. Ich beließ es bei einem Glas in meinem Büro. Am nächsten Morgen weckte mich meine Klientin telefonisch um 7 Uhr. Sie hatte von der Polizei Besuch erhalten. Als ich bei ihr eintraf, hing ihr Sohn schlaftrunken in einem Sessel. Die Polizei hat in einem Wald in Grünwil Jochens Leiche entdeckt. Er weist Kopfverletzungen auf. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Ich verstehe das nicht. Er hat sich nie etwas aus Waldspaziergängen gemacht und auch das mit der Schatzsuche passt überhaupt nicht zu ihm. Die Polizei soll ruhig in die falsche Richtung ermitteln. Ich kümmere mich um den Rest. Tun Sie das umsonst oder erwarten Sie, dass ich Sie dafür bezahle? Wir können uns auf einen Mittelweg einigen. Sie bezahlen mich nur, wenn ich nicht umsonst ermittle. Das soll einer verstehen. Das ist ganz einfach, Patrick. Wenn er etwas herausfindet, kriegt er Geld. Sonst nicht. Ich werde garantiert etwas herausfinden. Natürlich werden Sie das. Mein Vater war einfach nicht der Typ, der im Wald nach einem Schatz gräbt. Das ist lächerlich. Zudem hat er zuletzt durchaus Erfolg mit den Bücherregalen. Das sagt leider alles über die heutige Zeit aus. Die Leute lesen keine Bücher mehr. Sie benötigen sie nur noch als Innendekoration. Heute liest man doch auf dem Tablet. Wann hast du zuletzt ein Buch gelesen? Das ist doch jetzt egal. Vater ist tot. Wir sollten uns um die Todesanzeige kümmern. Was ist mit diesem Plan, auf dem angeblich der Schatz eingezeichnet war? Haben Sie den gesehen? Nein. Nein. Vielleicht ist das gar nicht mein Vater, den man gefunden hat. Vielleicht hat jemand seine Identität gestohlen. Du solltest dir keine falschen Hoffnungen machen. Aber das geschieht dauernd. Es ist möglich, dass er irgendwo herumirrt und nicht mehr weiß, wer er ist. Irgendwann landet er in einer psychiatrischen Anstalt und geht vergessen. Wir müssen uns den Toten genau ansehen. Sehr, sehr, sehr genau. Er stand entschlossen auf und wenig später fuhr er zusammen mit seiner Mutter ins Institut für Rechtsmedizin. 2 Stunden später hatten wir alle die Gewissheit, dass es sich bei dem Toten um Jochen Engel handelte. Im Polizeipräsidium herrschte reger Betrieb. Vermutlich hatte sich ein Politiker angekündigt und die Beamten wollten sich von ihrer besten Seite zeigen. Ich steuerte auf jenen Polizisten zu, der die Gelassenheit in Person blieb. Man könnte dies auch als Arbeitsverweigerung auslegen. Doch an diesem Tag war alles anders. Ich sah, wie er einem Mann zuhörte. Üble Sache, Maloney. Dieser Mann heißt Wichtig. Das ist jetzt nicht wichtig, dass ich Wichtig heiße. Es geht um meine Aussage und um den Metalldetektor. Der Reihe nach. Zuerst aber zu Ihnen, Maloney. So wie es aussieht, ist Herr Engel tödlich verunfallt. Wir haben mittlerweile auch seinen Wagen gefunden. Auf einem Parkplatz im Waldgebiet. Genau, Maloney. Das passt alles viel zu gut. Was ist mit dem Metalldetektor? Haben Sie den auch gefunden? Sind Sie auch wegen Jochen Engel hier? Das sage ich doch die ganze Zeit. Ich habe ihm einen Metalldetektor ausgeliehen, weil er im Wald nach alten Münzen suchen wollte. Das ergibt ein vollständiges Bild, Maloney. Ein übereifriger Schatzsucher, der sich im Gelände, im Wald nicht auskennt. Zudem mit einer Wünschelrute, Metalldetektor eingerüstet. Ausgerüstet. Detektor. Es heißt Detektor. Genau. Er glotzt nur noch auf den Deflektor, rutscht aus und weg und schlägt mit dem Kopf heftig gegen einen Stein. Weshalb besitzen Sie einen Metalldetektor? Ach, den habe ich mal günstig bei einer Online-Auktion erworben. Und woher kennen Sie einen Engel? Er hat bei mir mehrere Bananenkisten mit Büchern abgeholt. So kamen wir ins Gespräch und der Metalldetektor stand neben dem Bücherregal. Ja, so hat es eine das andere ergeben. Und jetzt stehe ich hier und möchte den Detektor zurückhaben. Wir haben keinen Detektor gefunden. Wenn Sie das Wort nicht richtig aussprechen können, werden Sie das Gerät auch nicht finden. Haben Sie keine Spezialisten, so wie in CSI? Das ist eine Fernsehserie, da steht alles im Drehbuch. Wir aber ermitteln, ohne Drehbuch. Apropos Buch. Nicht schon wieder. Über 300 Bücher habe ich ihm geschenkt. Weg damit. Alles muss weg. Besitzen Sie ein Foto Ihres Detektors? Es heißt Detektor. Oh mein Mist, jetzt fange ich auch schon damit an. Er ist ansteckend und sollte vom Veterinäramt in Quarantäne gesteckt werden. Im Internet finden Sie ein Foto. Ehrlich gesagt ist es mir langsam egal. Behalten Sie den blöden Defektor. Ach, schon wieder. Sie haben recht. Er steckt mich an. Das ist katastrophal. Setzen Sie sich da drüben an den Computer und suchen Sie das Bild. Und Sie, Maloney, suchen das Weite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Er zeigte mit der einen Hand nach links und mit der anderen nach rechts. Er sah aus wie ein Betrunkener, der das Gleichgewicht sucht. Ich drehte mich um und ging. Vor dem Präsidium wartete ich in einem Taxi auf Herrn Wichtig und folgte ihm. Er wohnte in einer Bruchbude am Stadtrand. Und er wohnte nicht alleine da. Ja, was soll das? Sind Sie mir gefolgt? Ich hatte unbändige Sehnsucht nach der Frau, die gerne in fremden Wohnungen Bücher liest. Sie kennen Olivia? Wir sind uns in Jochen Engels Wohnung begegnet. Ach so. Ist das alles nicht ein wenig seltsam? Wieso? Herr Wichtig hat Herrn Engel Bücher geschenkt. Und Sie besitzen einen Schlüssel zu Engels Wohnung, weil Sie dort angeblich ungestört Bücher lesen können. Gut, das war gelogen. Ich hatte mal was mit ihm. Aber jetzt bin ich mit Hans-Peter zusammen. Ich stehe nun mal auf reifere Männer. Herr Wichtig scheint aber schon überreif zu sein. Wie meinen Sie das? Schon gut, Hans-Peter. Er will uns nur provozieren. Ich habe Jochen gesagt, dass Hans-Peter Bücher besitzt und diese loswerden möchte. So ist der Kontakt entstanden. Und ganz nebenbei haben Sie ihm auch einen Metalldetektor ausgeliehen. Er hat danach gefragt. Aber was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Er ist tragisch verunglückt. Ich werde heute Abend eine Kerze für ihn anzünden und Olivia wird für ihn singen. Wie rührend. Er provoziert schon wieder. Du solltest ihn rausschmeißen. Ja, genau, das werde ich jetzt auch tun. Ich hob beschwichtigend die Hände und ging. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, meine Klientin zu beruhigen und nach Zusammenhängen zu suchen. Am nächsten Tag fuhr ich ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Die Spurensicherung in der Wohnung des verunfallten Herrn Engel hat einiges zutage befördert. Kampf und Blutspuren. Woher wissen Sie das, Maloney? Am Unfalltod des Mannes ist so ziemlich alles faul. Sieht ganz danach aus. Die Techniker gehen davon aus, dass es in der Wohnung zu einem Kampf kam. Wer aber kämpfte mit wem? Jochen Engel wurde in seiner eigenen Wohnung getötet. Wir haben noch keinen DNA-Abgleich. Ich schlage eine gemütliche Wohnungsbesichtigung vor. Sie möchten die Wohnung mieten? Nein, ich möchte den Fall aufklären. In Engels Wohnung? Sie verschicken die Einladungen. 3 Stück. 3 Verdächtige? Ja. Das macht die Sache kompliziert. Ich habe einen Plan. Ein Plan ist immer gut. Kann man einscannen und ausdrucken. Das macht Eindruck. Ja, ich habe ein Buch gelesen. Ehe er loslegen konnte, nannte ich ihm 3 Namen. Am Abend saß ich zusammen mit dem Polizisten, dem Sohn meiner Klientin und Herrn Wichtig, Frau Olivia Zürcher, gegenüber. Patrick Augustin schaute mich ratlos an. Was soll das alles? Das sind 2 gute Bekannte Ihres Vaters. Nicht wahr, Herr Wichtig und Frau Zürcher? Ich sage nichts. Ich schließe mich ihm an. Der Reihe nach. Es geht um einen Plan. Wir sollten Herrn Augustin zu Wort kommen lassen. Das ist eine Verschwörung. Man will mir meine Identität rauben und mich dann illegal kopieren. Sie haben nicht erwähnt, dass der junge Mann einen Dachschaden hat. Nicht ich habe einen Dachschaden, sondern all die anderen. Das behaupten alle, die einen Dachschaden haben. Hier in dieser Wohnung wurde Jochen Engel getötet. Ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Ich schließe mich dieser Aussage an. Wie viel bezahlt Ihnen Herr Augustin? Ich bezahle niemand. Ich habe kein Geld. Haben Sie deshalb Ihren Vater bestohlen? Das ist infam. Eine Lüge. Sehr gut, Maloney. Er hat sofort zum Schreibtisch geschaut. Das ist eine typische Reaktion. Es hat keinen Sinn, weiterzuleugnen. Wir haben Blutspuren gefunden. Das ist unmöglich. Ich habe sorgfältig geputzt. Ich möchte dazu nicht Stellung nehmen. Du darfst ihnen nicht glauben. Es ist völlig unmöglich, dass sie in der Wohnung Blut gefunden haben. Putzen genügt nicht. Luminol bringt alles zum Vorschein. Das kann ich beim jetzigen Kenntnisstand nicht bestätigen. Haben Sie ein Buch über Politikerausflüchte geschluckt? Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Herr Augustin ist nicht der Einzige, der sofort zum Schreibtisch geblickt hat. Ich weiß, dass er da Bargeld aufbewahrt. Aber ich bestehle doch nicht meinen eigenen Vater. Vermutlich war auch Herr Wichtig mindestens einmal hier in der Wohnung. Sie haben meinen Vater bestohlen und ihn danach getötet? Ich denke, wir sollten uns jetzt wieder dem Tagesgeschäft zuwenden. Genau, der Metalldetektor. Er fängt schon wieder damit an. Ich drehe durch. Er fällt aus der Rolle. Machen Sie weiter. Wie? Was? Was habe ich gesagt? Ich habe nur die Wohnung geputzt und den Wagen. Hans-Peter rief mich an und sagte, dass es einen Unfall gegeben habe. Ein Unfall? Hier in der Wohnung? Es reicht jetzt! Sie sind alle verhaftet. Auf der Stelle. Aber ich habe nur geputzt. Ich stehe für einen 2. Wahlgang nicht zur Verfügung. Der verwirrte Herr Wichtig gestand nach einigen Tagen, dass er Jochen Engel tötete, als dieser ihn beim Diebstahl überraschte. Danach schmiedete er den Plan mit dem Schatz, so dass alles so aussah, als wäre Jochen Engel im Wald von Grünwil bei einem Unfall zu Tode gekommen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Plan.